Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. I hope you're all enjoying that Jesus destroyed the works of the devil. Ich hoffe, du genießt die Wahrheit, dass Jesus die Werke des Teufels zerstört hat. And a life free from the power of sin. Und dass du ein Leben frei von der Kraft der Sünde hast. Let us go to verse 9 of 1 John chapter 3. Gehen wir zu Vers 9 von 1. Johannes 3. Here's what he says. Hier steht: Everyone who is truly God's child will refuse to keep sinning. Jeder, der wirklich ein Kind Gottes ist, wird sich weigern, weiter zu sündigen. The Passion says in the footnote that from the Aramaic it actually says that they never serve sin. In der Fußnote der Passion-Übersetzung steht, dass es im Aramäischen eigentlich heißt, dass sie der Sünde niemals dienen. I respect that the Passion many times goes back to the Aramaic. Nun, ich respektiere, dass die Passion-Übersetzung oft auf das Aramäische zurückverweist. But this is not really the direction I want to go, because everything was written in Greek and in Aramaic. Aber das ist nicht wirklich die Richtung, die ich einschlagen möchte, denn alles wurde auf Griechisch und nicht auf Aramäisch geschrieben. But I do understand the arguments of some Bible scholars too. Aber ich verstehe auch die Argumente einiger Bibelgelehrter. But here is the important truth for you to grasp in your heart. Aber hier ist eine wichtige Wahrheit, die du in deinem Herzen ergreifen solltest. Everyone who is truly a child of God will not keep on sinning habitually. That's a better way to translate it. Jeder, der ein wahrhaftiges Kind Gottes ist, wird nicht fortwährend und gewohnheitsmäßig sündigen. Das ist eine bessere Art, es zu übersetzen. And remember what I've already taught in this whole context. Denke daran, was ich im gesamten Kontext bereits gelehrt habe. This is not talking about if you've been taught religion and because of that you don't get victory over sin. Es geht nicht darum, ob du Religion gelehrt wurdest und deshalb keinen Sieg über die Sünde erlangst. This is talking about a hard decision and a hard attitude. Hier geht es um eine Herzensentscheidung und eine Herzenshaltung. That you choose to treat sin lightly and you sin because God is a good God and who cares? Bei der du dich dafür entscheidest, Sünde leichtfertig zu behandeln und du sündigst, weil Gott ein guter Gott ist. Also, wen kümmert es? So the Bible says everyone who is truly a child of God doesn't live like this. He doesn't just live sinful and doesn't care. Die Bibel sagt, dass jeder, der wirklich Gottes Kind ist, dies nicht tut. Er lebt nicht in Sünde und es ist ihm nicht egal. And then John tells us why. Dann sagt uns Johannes, warum. Because God's seed remains within him. Weil Gottes Same in ihm bleibt. What does it mean? Was bedeutet das? It means I have now God's DNA and it's not part of God's DNA to sin. Es bedeutet, dass ich jetzt Gottes DNA habe und es liegt nicht in Gottes DNA, zu sündigen. The whole thing with DNA is such an incredible, beautiful thing. Das ganze Konzept der DNA ist so erstaunlich und schön. When Debbie was 63 years old, als Debbie 63 Jahre alt war, she found out that she has a half-brother. Fand sie heraus, dass sie einen Halbbruder hat. That is 2 years older than her. Der 2 Jahre älter ist als sie. He's the son of the same mother that Debbie has, but of a different father. Er ist der Sohn derselben Mutter wie Debbie, hat aber einen anderen Vater. Those two never knew that the other existed until Debbie was 63. Die beiden wussten bis zu Debbies 63. Lebensjahr nichts voneinander. And then of course I said to her, look, we need to meet your brother. Natürlich sagte ich zu ihr, wir müssen deinen Bruder kennenlernen. I was shocked when I spent a day at his house. Ich war schockiert, als ich einen Tag bei ihm zu Hause verbrachte. They like the same thing, they enjoy the same music, they like the same candy, the same cars. Sie mögen die gleichen Dinge, hören die gleiche Musik, mögen die gleichen Süßigkeiten und die gleichen Autos. They even use the same words to express certain feelings. Sie verwenden sogar die gleichen Worte, um bestimmte Gefühle auszudrücken. They have the same gestures. Sie haben die gleichen Gesten. I thought, how can this be? They didn't even know the other one existed. Ich dachte, wie kann das sein? Sie wussten nicht einmal, dass der andere existiert. It's called DNA. Das nennt man DNA. And this is the truth that John is telling us here. Und das ist die Wahrheit, die Johannes uns hier sagt. If we are truly God's children, we can't just live habitually in sin because we have God's DNA. Wenn wir wirklich Gottes Kinder sind, können wir nicht fortwährend und gewohnheitsmäßig in Sünde leben, weil wir Gottes DNA haben. And I do like that the Passion adds this part. And he's unable to continue sinning because he has been fathered by God himself. Mir gefällt, was in der Passion-Übersetzung hinzugefügt wird. Und er kann nicht weiter sündigen, weil er von Gott selbst gezeugt wurde. True children of God who are fathered by God are not going to live in sin. Wahre Kinder Gottes, die von Gott gezeugt wurden, leben nicht in Sünde. But many times there are true children of God, but they've been fathered by religion and not by God. Aber oft werden wahre Kinder Gottes von der Religion gezeugt und nicht von Gott. And therefore they never learn how to live in victory over sin. Und deshalb lernen sie nie, wie man im Sieg über die Sünde lebt. What do you think would happen? Was würde wohl passieren, if you start to meditate on this truth? Wenn du anfangen würdest, über diese Wahrheit zu meditieren? I'm a child of the living God. I have his DNA. Ich bin ein Kind des lebendigen Gottes. Ich habe seine DNA. Make this a truth and a reality in your own heart. Und du dies zu einer Wahrheit und Realität in deinem eigenen Herzen machst. See yourself with God's DNA free from the power of sin. Sieh dich selbst mit Gottes DNA frei von der Kraft der Sünde. Next time the temptation to sin comes, wenn du das nächste Mal in Versuchung gerätst zu sündigen, either out loud if you're by yourself or otherwise quietly in your heart, sage es entweder laut, wenn du allein bist, oder leise in deinem Herzen. You simply say, sage einfach, I have God's seed in me, I have God's DNA. Ich habe Gottes Same in mir, ich habe Gottes DNA. Therefore, I don't have to give in to this temptation. Deshalb muss ich dieser Versuchung nicht nachgeben. This doesn't fit my nature. Das passt nicht zu meiner Natur. This is not part of who I am. Das ist nicht Teil dessen, wer ich bin. This is not my identity. That's not the seed that's been planted inside of my heart. Das ist nicht meine Identität. Es ist nicht der Same, der in mein Herz gepflanzt wurde. And you will be surprised if you believe the right thing, how you will also live the right thing. Du wirst überrascht sein, dass du richtig leben wirst, wenn du das Richtige glaubst. No Christians is supposed to live in Romans chapter 7 with this struggle against sin. Kein Christ soll in Römer 7 leben und mit der Sünde kämpfen. Every Christian is supposed to be in Romans chapter 8 verse 1. Jeder Christ sollte in Römer Kapitel 8 Vers 1 and verse 2 und Vers 2 leben. Thanks be to God, we've been set free from the power of sin. Dank sei Gott, dass wir von der Kraft der Sünde befreit wurden. I'll see you tomorrow. Bis morgen.